An einen Moralisten von Friedrich von Schiller. Was zürnst du unserer frohen Jugendweise und lehrst, dass Lieben tändeln sei? Du starrest in des Winters Eise und schmälest auf den goldnen Mai. Einst, als du noch das Nymphenvolk bekriegtest, ein Held des Karnevals, den deutschen Wirbel flogst, ein Himmelreich in beiden Armen wiegtest und Nektarduft von Mädchenlippen sogst. Ha, Céladon, wenn damals aus den Achsen gewichen wär der Erde schwerer Ball, im Liebesknäuel mit Julien verwachsen, du hättest überhört den Fall. O denk zurück nach deinen Rosentagen und lerne, die Philosophie schlägt um, wie unsere Pulse anders schlagen, zu Göttern schaffst du Menschen nie. Wohl, wenn ins Eis des klügelnden Verstandes das warme Blut ein bisschen muntrer springt, lass den Bewohnern eines bessern Landes, was nie dem Sterblichen gelingt. Zwingt doch der irdische Gefährte den gottgebornen Geist in Kerkermauern ein. Er wehrt mir, dass ich Engel werde. Ich will ihm folgen, Mensch zu sein.